Reißgangknote, Reißgangknote, Reißgangknote. Dann pust dir mal ganz fort. Fokus, Fokus. Was hörst du auf deine Nase? Was ist das denn hier? Weißt du was? Das schenke ich dir. Bitte schön. So, tschüss, auf Wiedersehen. Hopp. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Zeig dir, wo der Knoten war. Ja? Halt mal ganz kurz fest. Dann zeige ich dir nochmal einen Zaubertrick. Halt mal ganz kurz fest. Sag dir noch mal ganz kurz. Hallo. Hallo. Möchtest du Bob, der Baumeister, auf ein Motorrad haben? Ja. Bob, der Baumeister, auf ein Motorrad, der nach Wien fährt. Hallo Wien. Hallo Wien.